Folgen, aber es ist auch eine Beschreibung der Hoffnung und des Überlebens. Ein Stück Brot. Hörspiel von Eva Lissina. Gestern fing der Schneesturm an. Und heute ist von Gottes weiter Welt nichts mehr zu sehen. Dennoch, die Leute gehen zum Brotladen. Sie brauchen Brot. Brot wird immer gebraucht. Schon gestern haben wir hier den ganzen Tag gestanden. Mir kommt es vor, als würde ich mein ganzes Leben lang nach Brot anstehen. Mein ganzes Leben lang arbeiten. Vor dem Geschäft wartet die Menge. Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder. Windgebeugt, mit beiden Händen seine Mütze haltend, kommt ein Mädchen gelaufen. Kindchen, was bist du aber auch leicht angezogen? Es ist doch so ein Frost heute. Du solltest heimlaufen und dich wärmer anziehen. Mir ist nicht kalt. Wenn sie nach Hause geht, kriegt sie am Schluss kein Brot mehr. Vielleicht liefern sie es gerade jetzt, was auch wieder war. Stell dich wenigstens hierher, da bläst der Wind nicht so. Du schaust klug drein. Sicherlich bist du gut in der Schule. Geht so. Was heißt geht so? Ich male gern. Ich könnte von morgens bis abends malen. Na, siehst du, ich sage doch, dass du klug dreinschaust. Bestimmt malst du schön. Gestern habe ich einen Finken gemalt. Er kam aus dem Wald geflogen und setzte sich auf den Vogelbeerbaum vor unser Fenster. Der war so schön. In deinem Jäckchen siehst du selber wie ein Fink aus. Weißt du, wann die Finken aus dem Wald herbeifliegen? Ja, wenn sie dort kein Futter mehr finden. Dann kommen sie zu uns geflogen, damit wir ihnen helfen. Genau. Erst kam einer geflogen, pickte sich eine Beere und flog wieder weg. Und dann kamen gleich ein paar Finken. Siehst du, der Erste hat den anderen gesagt, dass es dort, wo die Menschen wohnen, Vogelbeeren gibt. Und da sind sie hergeflogen. Für die Finken sind die Beeren doch, was für die Menschen das Brot ist, stimmt's? Ja. Das heißt, an unseren Bäumen hängt ganz, ganz viel Brot, stimmt's? Ja, mein kluges Kind. Komm, lass mich mal dein Mützchen wärmer zurechtrücken. Bist du die Letzte in der Schlange? Ja, mein Kleines. Ja. Ja. Brot wird immer gebraucht. Und wie sehr brauchte ich es damals, an diesem längst vergangenen, heißen Tag im Sommer. Jeja. Jeja. Aufstehen. Ja, Mama. Weißt du was? Hm. Es heißt, dieses Jahr wollen sie den Invaliden erlauben, die Stoppeln einzuholen. Wir müssen unsere Lisuk vorführen. Mit deiner Schwester stimmt doch was nicht. Sie ist doch richtig krank. Vielleicht kriegt sie eine Invaliditätsbescheinigung. Dann hätten wir Stroh. Ohne Kuh sind wir verloren. Na komm, mein Spatz. Steh auf. Aufstehen. Die Invaliden werden heute untersucht. Ich würde ja mit Lisuk selber gehen, aber ich muss aufs Kolchersfeld den Rübenacker jäten. Wenn ich heute nicht fertig werde. Mama sprach ihren Satz damals nicht zu Ende. Wir hatten schon am Vortag das Rübenfeld gejätet. Lisuk hatte auch geholfen. Aber statt des Unkrauts riss sie die Rüben aus. Der Brigadeleiter tobte und schrie. Ein derartiger Sabotageakt gehöre mit Gefängnis bestraft. Ich muss heute unbedingt fertig werden mit dem Jäten. Sonst sperren sie uns ein, stimmt's? Stimmt's, Mama? Sperren uns ein? Wofür? Och, was seid ihr mir für Dummerchen? Weshalb sollten sie uns einsperren? Er hat uns nur erschrecken wollen. Er wollte uns doch nur erschrecken. Stimmt's, Mama? Ja, ja. Ja, ja. Nur erschrecken wollte er uns. Ilja. Mama, ich weiß doch nicht, wo diese Klinik ist. Mein Spatz, ich erkläre dir alles ganz, ganz genau. Mama, ich weiß nicht... Du weißt doch selber, dass außer dir keiner gehen kann. Mama, ich kann nicht gehen. Mir ist schwindelig. Lisu. Ihr geht ganz langsam. Jilja nimmt dich bei der Hand. Und wenn ihr müde werdet, dann ruht ihr euch ein Weilchen aus. Mama, ich hab Angst. Aber wovor denn? Die Sonne ist überall dieselbe. Und sie scheint überall. Hm? Die Sonne scheint über allen. Lisutra, Jilja wird bei dir sein. Sie hilft dir doch und beschützt dich immer. Beschützt mich immer. Wenn die Kinder Steine nach mir werfen, verjagt Jilja sie. Na, siehst du. Und weißt du was, Jilja? In der Kreisstadt, da gibt es eine öffentliche Kantine. Ich gebe dir Geld mit. Erst bringst du Lisut in die Klinik und dann geht ihr beiden in die Kantine. Dort gibt es oft Brot. Wenn sie es nicht so verkaufen, dann nimmst du eine Suppe. Und zur Suppe gibt's dann auf jeden Fall einen Kanten Brot. Sag, wir sind zu zweit, damit sie euch zwei Kanten geben. Brot? Brot. Mama hatte den geheimsten Winkel meines Herzens berührt. In unseren Kolchos gaben sie manchmal zur Erntezeit eine ganze Scheibe Brot aus. Und ich hatte es schon einmal gegessen. Aber als Kriegskind konnte ich mich nicht erinnern, dass meine Mama es jemals selbst gebacken hätte. Für Brot wäre ich bis ans Ende der Welt gegangen. Mama, ist es weit bis zur Klinik? 8 Werst. Ihr geht immer auf der Hauptstraße. Biegt nirgendwohin ab. Dann kommt ihr bald ins Nachbardorf. Und wenn ihr aus dem Dorf heraus seid, dann beginnt ein großes Feld. An dem geht ihr 5 Werst entlang. Und schon seid ihr in der Kreisstadt. Die Klinik ist ein langes, weißes Haus. Und was soll ich den Ärzten sagen? Du sagst, wie es ist. Früher war die so ganz normal. Aber seit einem halben Jahr, da stimmt was nicht mit ihr. Sie bringt alles durcheinander. Findet sich in der Zeit nicht mehr zurecht. Ich sag auch, dass sie früher besser als alle anderen in der Schule war. Und dann sag ich noch, dass sie besser als alle anderen gemalt hat. Die Ärzte, die fragen von sich aus. Du brauchst ihnen nur zu antworten. Na, kommt. Wir Mädchen setzten uns an den Tisch. Mama goss 2 Tassen Milch ein. Wir tranken. Lieber Gott, hilf uns, lieber Gott. Lisuk stellte ihre leere Tasse auf den Tisch. Mama öffnete eine Schublade. Hier. Wir hörten das Klimpern von Münzen. Ja, das Geld. Warte, wir wickeln es in ein Läppchen ein. So. Und steck's in deine Schürzentasche. Mhm. Komm. Ich steck's dir mit einer Nadel fest. Hm? Erinnerst du dich noch, was du in der Kantine sagen musst? Ja, wir sind zu zweit. Na. Dann los jetzt. Herr im Himmel, sobald ich hier fort kann, gehe ich euch entgegen. Na komm, gehen wir. Ich bringe euch nach Haus. Gott mit euch. Wir gingen die Straße entlang. Es war sehr heiß. Und auf einmal waren da die Kinder. Guck mal, wer da kommt. Ja, verjag sie, verjag sie. Nicht jetzt, wir müssen uns beeilen. Das mache ich nachher. Ich geb's euch, haut ab, haut bloß ab. Guck mal, die Blöde. Komm, die so schnell. Wo wollt ihr denn hin? Ja, ich will essen. Was? Ich will auch essen. Aber darüber rede ich nicht. Darüber rede ich nicht. Wir sind doch beide toll, du und ich. Guck mal, da hinten ist schon das Nachbardorf. Nicht dahin. Lass uns lieber außen rumgehen. Wieso nicht durchs Dorf? Wir müssen der Straße folgen, nirgendwo hin abbiegen. Im Dorf schreien sie und werfen Steine nach mir. Aber Ivolisuk, da kennt uns doch keiner. Jilja! Das sind nur Kinder, die spielen bloß. Weg, weg, schnell, schnell verstecken! Bleib stehen, Lisuk, bleib doch stehen! Lisuk lief auf ein Haus zu. Ich folgte ihr. Es war der Dorfladen. Schau nur, Karamellbonbons. Jilja, kauf welche. Gleich, gleich. Das dürfen wir nicht. Los, kauf welche! Wir kaufen nachher Brot. Dann kaufe ich selber welche. Gib mir das Geld. Selber kaufe ich welche. Selber, selber. Komm, Lisuk, wir müssen weiter. Ich zerrte Lisuk aus dem Laden. Wir gingen weiter die Straße entlang. Lass uns ein wenig verschnaufen. Und gleich sind wir aus dem Dorf heraus. Im Feld ruhen wir uns dann ein bisschen aus. Ist es weit bis zum Feld? Nein. Schau, dort ist eine Mühle. Und Mühlen stehen immer am Dorfrand. Und weshalb? Weil in den Feldern mehr Wind ist als im Dorf. Eine Mühle braucht Wind. Aber heute ist kein Wind und die Mühle mahlt nicht. Heute ist es heiß. Lass uns verschnaufen. Jelja, was ist das für ein Vogel da? Das weißt du doch. Ein Bussard. Das weiß ich nicht. Und was ruft er? Wasser. Da hinten ist ein Fluss. Soll er sich da satt trinken? Das darf er nicht. Wieso nicht? Erinnerst du dich etwa nicht mehr? Es gibt doch ein Märchen darüber. Ich erinnere mich nicht. Erzähl's mir. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als die Welt erschaffen wurde. Da gab es noch keinen Tropfen Wasser. Menschen, Tiere und Vögel hatten es sehr schwer. Zum Trinken gab es nur das Regenwasser. Und wenn es lange nicht geregnet hatte, litten sie Durst. Viele wühlten auf der Suche nach Wasser die Erde auf, aber immer vergebens. Schließlich machte sich auch der Bussard an die Arbeit. 7 Tage und 7 Nächte lang wühlte er die Erde auf. Und am 8. Tag fand er auf dem Grund der Grube, die er ausgehoben hatte, klares, glasklares Wasser. Da wollte der Bussard gleich zum lieben Gott fliegen, um ihm die freudige Nachricht zu verkünden. Aber er war über und über mit Erde beschmutzt und deshalb beschloss er, sich erst zu waschen. Aber wie er sich die Erde abwusch, streckte sich die Krähe flink ihre Flügel ein und flog zum lieben Gott. Kra, kra, ich habe Wasser entdeckt! Und Gott lobte die Krähe. Da hast du für alle lebendigen Geschöpfe ein gutes Werk getan, sagte er. Dafür sollst du ohne Not und Leid frei von allen Sorgen leben. Kaum war die Krähe fort, da kam der Bussard zum lieben Gott. 7 Tage und 7 Nächte habe ich pausenlos in der Erde gegraben. Und zu guter Letzt bin ich auf eine Quelle mit klarem Wasser gestoßen, berichtet der unserem Herrgott. Aber der glaubte ihm nicht. Nicht du hast das Wasser gefunden, sondern die Krähe, sagte der liebe Gott. Sie war gerade bei mir, ganz schmutzig noch von der Arbeit. Aber du, sieh dich nur an, du bist ja pieksauber. Und weil du mich hast betrügen wollen, sollst du nicht aus der Quelle trinken. Du sollst wie früher nur Regenwasser trinken. Dem Bussard gelang es nicht, den lieben Gott zu überzeugen, dass er und nicht die Krähe die Quelle gefunden hatte. Betrübt kehrt er auf die Erde zurück. Seitdem, wird berichtet, kann er kein aus einer Quelle entspringendes Wasser trinken und seinen Durst nur mit Regenwasser löschen. Und wenn es lange nicht geregnet hat, fliegt der Bussard in den Himmel hinauf und bittet den Herrgott: Wasser, Wasser! Dann hat der liebe Gott ein Mitleid mit ihm und schickt Regen auf die Erde. Also, der Bussard konnte den lieben Gott nicht überzeugen. Aber die anderen, warum sind die nicht zum Herrgott gegangen und haben ihn in Schutz genommen? Vielleicht kannten die anderen nicht den Weg zu ihm. Ich weiß den Weg zum lieben Gott. Du weißt ihn? Ja, ich werde zu ihm gehen und ihm die Wahrheit erzählen. Die ganze Wahrheit. Aber jetzt müssen wir zur Klinik gehen. Lass uns noch ein bisschen sitzen. Ich möchte schlafen. Schlafen. Lisuk, was fällt dir ein? Steh auf, steh auf! Steh auf, Lisuk, steh auf! Er weint. Er weint. Der liebe Gott schickt ihm bald Regen. Man darf den lieben Gott nicht betrügen. Der liebe Gott muss die ganze Wahrheit wissen. Ich möchte schlafen. Schlafen. Lisuk, nicht setzen, nicht setzen! Wir müssen weitergehen! Steh auf! Nicht schlafen, Lisuk, nicht schlafen! Weißt du was, Lisuk? Sobald wir in der Kreisstadt sind, kaufen wir das Brot. Und ich gebe dir das ganze Stück. Ich will nicht essen. Du willst nicht essen? Du hast doch selber gesagt, dass man nicht darüber reden darf. Ich darf es. Ich will essen. Dann steh auf. Komm, wir gehen das Brot kaufen. Das ist der Weg zum Brot. Das ist der Weg zum Wasser. Dieser Weg führt zu Gott. Was sagst du da, Lisuk? Siehst du das denn nicht? Das ist der Hauptweg. Komm, lass uns schneller gehen. Der Weg ist eben. Nein, der Weg zu Gott ist steil. Nach einer Weile hörten wir das Rattern von Rädern und Hufgetrappel. Die Stimme des Fuhrmanns. Hü, hü. Der Lumpenmann kommt, der Lumpenmann. Der Lumpenmann hat in seiner Fuhre Lumpen und Felle. Onkel, Onkel. Onkel, nehmen Sie uns mit, bitte. Na, kletter drauf. Nun kletter doch, Liso. Mach schon. Mach schon los, zieh dich hoch. Was ist los mit dir? Sie ist krank. Na dann, warte. Er kletterte von seinem Fuhrwerk und hob Lisuk sanft hinauf. Wir kuschelten uns in die alten Felle. Das ist ja nur ein Händchen voll. Wo wollt ihr hin? In die Klinik. So, in die Klinik. Ganz schön weit. Da habt ihr noch was vor. Na, los geht's. Hier. Hier. Aus welchem Dorf seid ihr? Aus Signal. Und wessen Kinder? Von Chevedos. Chevedos? Kenn ich. Ich kenne eure Mama. Mama. Wahrscheinlich strampelt sie ganz schön. Ja, sie war eine Schönheit vor dem Krieg. Unsere Mama ist doch jetzt eine Schönheit. Ja, natürlich, ja. Na, euren Vater habe ich auch gekannt. Papa. Ihn kannten ja alle. War ein guter Lehrer. Eigentlich wollten sie ihn gar nicht an die Front lassen. Er sah ja ziemlich schlecht. Aber er bestand darauf und ging in den Krieg. Mama hat erzählt, dass er sich sehr schämte, weil alle Männer eingezogen wurden und nur er zu Hause blieb. Mama hat auch gesagt, er ist nur noch hintenrum durch die Gemüsegärten in die Schule gegangen. Dann hat er es geschafft, an die Front zu kommen. Aber er ist gleich im ersten Gefecht gefallen. Ja. Hier. Hier. Eigentlich müssen wir ja in die andere Richtung. Ich war mein Guter. Hier. Yeah. Aber gut, wir machen einen Umweg. Wir bringen euch bis zur Klinik. Ja. Hier. Onkel, wissen Sie vielleicht, ob die Kantine in der Kreisstadt jeden Tag offen hat? Hat sie. Wird das Brot direkt in der Kantine gebacken? Nein. Das Brot wird in der Bäckerei gebacken. In einem Extrahaus. Das Brot wird in einem Extrahaus gebacken. Ist das die Kreisstadt? Ja, und dort das lange weiße Haus. Das ist die Klinik. Da wären wir also. Warte, ich helfe dir. Er sprang vom Fuhrwerk und hob uns herunter. Aber wie wollt ihr denn zurückkommen? Zu Fuß. Mama hat gesagt, sobald sie fort kann, geht sie uns entgegen. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Auf Wiedersehen, ihr beiden. Auf Wiedersehen, Onkel. Danke, Onkel. Ja. Ja. Wir öffneten eine Tür und gingen einen langen Korridor entlang. Der Holzfußboden knarrte. Sagen Sie bitte, werden hier die Invaliden untersucht? Ja, ihr seid nach mir dran. Eine schneidende Frauenstimme rief den Nächsten auf. Wir sahen einen Hinkenden, der sich auf Krücken vorwärts bewegte. Ich hab Angst. Hab keine Angst. Ich bin doch bei dir, Lisuk. Setz dich dahin. Die Tür wurde geschlossen. Wir sahen uns um. Was hat der denn? Der Krieg. Sieh nur, wie jung er ist und hat schon ganz graues Haar. Und was ist mit Ihrem Bein? Wir haben bis spät in der Nacht Heu gemacht. Da habe ich mich im Dunkeln verletzt. Das ist gut. Ihnen werden sie gleich eine Invaliditätsbescheinigung geben. Aber bei meiner Schwester ist alles ganz. Beine und Arme und alles. Nur im Kopf schwindelt's ihr. Wir jagen ihr sicherlich Angst ein. Natürlich. Wir sind ja auch ein grauenvoller Anblick. Es wenden sich sowieso viele ab, wenn sie meine Gesichtsverbrennungen sehen. Und sie ist ja noch ein Kind. Nein, sie hatten mich nicht erschreckt. Damals. Mir waren nur Mamas Worte wieder eingefallen. Von mir aus ohne Arme, ohne Beine, blind. Hauptsache, euer Vater wäre aus dem Krieg zurückgekommen, hatte sie gesagt. Und plötzlich habe ich in all diesen Verkrüppelten und Blinden meinen Vater gesehen. Sei nicht traurig, Kleines. Wir sollten sie vorlassen. Die andere ist ja schon fast eingeschlafen. Kindchen, komm. Ihr geht jetzt rein zu den Ärzten. Mädchen, wach auf. Wach auf. Nanu, geht schon. Wird schon gut gehen. Na, wen haben wir denn da? Wer von euch ist denn hier die Kranke? Meine Schwester, Frau Doktor. Setz sie auf den Stuhl her. Julia, ich hab Angst. Hab keine Angst. Ich bleibe bei dir. Wie heißt du denn? Lisuk, Onkel. Was für ein schöner Name. Was tut dir weh, mein Kind? Ich schwindel's immer zum Kopf. Ich hab nicht dich gefragt, sondern die Kranke. Warum ist eure Mutter nicht mitgekommen? Da muss man sich doch nicht wundern, wo all die unbeaufsichtigten Gören herkommen. Und wo ist deine Mama? Auf dem Kolchersfeld. Was macht sie da? Versucht, dass sie uns nicht einsperren. Was sagt sie da? Dass Mama den Rübenacker auf dem Kolchers jätet, Herr Doktor. Ah ja. Als du hierher unterwegs warst, was hast du da gesehen? Den Hauptweg habe ich gesehen, Onkel. Und wo führt der hin? Hoch hinauf führt er. Was heißt das, hoch hinauf? Na, hoch hinauf. Und wer geht über diesen Weg? Nicht alle. Na, wer denn? Die nach Brot und Wasser gehen. Sag, Lisuk, ist jetzt Winter oder Sommer? Es ist kalt. Mir ist kalt. Es ist Winter. Bei 30 Grad Hitze? Tja, also, Herr Kollege, untersuchen Sie das Kind. Es tut nicht weh, Lisuk. Der Arzt klapperte mit seinen medizinischen Instrumenten. Dann war Stille. Hör mal, mein Kind, deine Schwester ist nicht krank. Sie muss nur einfach besseres Essen kriegen. Sie braucht Butter, Eier, Sahne. Aber wir geben ihr eine Bescheinigung. Die Sahne isst man nicht. Die Sahne wird zum Buttern aufgehoben. Die Butter wird dem Staat abgeliefert, aber die Buttermilch, die bleibt für uns. Die Buttermilch isst man. Hier ist eure Bescheinigung. Ihr könnt gehen. Frau Doktor, ich wollte sagen, früher war Lisuk in der Schule besser als alle anderen. Sie hat besser als alle anderen gemalt. Das ist nicht wichtig. Ihr könnt jetzt gehen. Wir gingen hinaus auf den langen Korridor. Ein Rollstuhl wurde in das Zimmer geschoben. Die Tür ging zu. Na, ist die Untersuchung gut gelaufen? Ja, alles in Ordnung. Sie haben meiner Schwester eine Invaliditätsbescheinigung ausgestellt. Hier, das Papier. Tja, Gruppe 3. Jetzt kriegen wir die Erlaubnis, die Stoppeln einzuholen. Wir werden Stroh haben und ganz, ganz viel Milch. Mein Kleines, das Papier hier bringt euch gar nichts. Sie haben deine Schwester nur in Gruppe 3 eingestuft. Geh noch mal rein und rede mit den Ärzten. Erklär alles dem Arzt. Der versteht dich bestimmt. Sag ihm alles rundheraus. Warte ein bisschen. Sie machen bald zu. Ob wir vorher noch Zeit haben, in die Kantine zu gehen? Doch. Habt ihr Geld? Ja. Wieso? Komm schnell. Die Türen gingen auf und zu. Und von irgendwoher war eine Radiostimme zu hören. Besteht hohe Waldbrandgefahr. Die geringste Fahrlässigkeit kann Ursache eines Brandes werden. Lisuk atmete schwer. Wir betraten die Kantine. Was kriegt ihr denn, Kinder? Brot. Zum Verkauf haben wir kein Brot. Dann geben Sie uns einen Teller Suppe. Und zur Suppe Brot. Wir sind zu zweit. Hier habt ihr eure Suppe und das Brot. Danke. Wir gingen durch den leeren Esssaal. Wir setzten uns an einen Tisch. Lisuk, lass uns genau gleich viel essen. Ein Löffel du, ein Löffel ich. Ein Löffel du, ein Löffel ich. Verstanden? Ja. Weißt du was, Lisuk? Wir machen das so. Das Brot essen wir jetzt nicht. Wir haben ja die Suppe. Und wenn wir nachher nach Hause gehen, kommen wir zu dem großen Feld. Und in der Mitte steht ein Baum. Wenn wir bei dem Baum sind, setzen wir uns hin. Und ich breche das eine Stück Brot in zwei Teile. Eins für dich, eins für mich. Dann essen wir ganz langsam und ganz lange das Brot. Ganz, ganz langsam. Ganz, ganz lange essen wir das Brot. Und das andere Stück heben wir uns am besten für zu Hause auf. Da brechen wir es in 3 Teile und essen nochmal Brot. Und wir essen nochmal Brot. Was isst du denn so langsam? Kannst du denn nicht schneller? Komm, machen wir es anders. Essen wir immer 2 Löffelweise, in Ordnung? Ja. Lisuk, schau mal, da ist ja unser Doktor. Wo geht er denn hin? Sie haben doch nicht Schluss gemacht. Sonst finde ich ihn doch nicht mehr. Findest ihn gar nicht mehr. Lisuk, bleib du hier sitzen. Aber hör zu, iss die Suppe nicht ohne mich und rühr das Brot nicht an. Ich sprang auf und lief nach draußen ins Freie. Herr Doktor, Herr Doktor! Was ist, mein Kleines? Herr Doktor, mit diesem Papier, kriegen wir damit Stroh? Was denn für Stroh? Kriegen wir mit dem Papier die Erlaubnis, die Stoppeln zu sammeln? Stoppeln zu sammeln? Mit Gruppe 3 wird das wohl nichts. Dann sterben wir, ohne Kuh sterben wir. Beruhige dich, Kleines, beruhige dich. Wenn ihr in der Stadt wohnen würdet, hätte man deine Schwester in Gruppe 1 eingestuft. Aber sie hat ja noch Arme und Beine und das heißt, dass sie im Dorf doch arbeiten kann. Deshalb die Gruppe 3. Aber alle nennen sie doch Lisuk-Trine. Wie soll sie da arbeiten können? Gestern hat sie mit Mama den Rübenacker gejätet, aber anstatt des Unkrauts hat sie die Rüben ausgerissen. Da hat uns der Brigadeleiter ausgeschimpft und gesagt, für so einen Sabotageakt gehören wir eingesperrt. Beruhige dich, mein Kleines. Beruhige dich, bitte. Wenn ich gewusst hätte, worum es geht, jetzt ist es zu spät. Die Ärzte sind alle nach Hause gegangen. Aber bring deine Schwester nächste Woche wieder. Dann untersuchen wir sie noch einmal. Und ich unternehme alles, damit ihr euch eure Kuh halten könnt. Das verspreche ich dir. Glaubst du mir? Ja, ich glaube dir. Und das Papier gibst du mir. Sag deiner Mama, dass alles in Ordnung ist. Sag ihr, dass nur noch ein Stempel fehlt. Und jetzt geht nach Hause. Es ist ja schon fast Abend. Wo ist überhaupt deine Schwester? In der Kantine. Nun geh schon. Na geh. Ich rannte zurück zur Kantine. Irgendwo schlug eine Uhr. Wieso? Weshalb sitzt du hier draußen auf der Treppe? Ich weiß nicht. Sie machen zu, haben sie gesagt. Ich bin gleich nach dir rausgegangen. Das Brot. Wo ist das Brot? Ich weiß nicht. Das Brot, das Brot. Was hast du mit dem Brot gemacht? Was? Ich weiß nicht. Aber das Brot war doch nicht unseres. Es liegt doch auf dem Tisch. Doch unseres, unseres, unseres. Du bist schuld, du bist immer schuld. Au. Du Trine, du Au. Trine, du blöde, blöde Trine. Die Welt ist voller Farben. Doch in diesem Augenblick, als ich auf der Erde lag, schien sie mir nur eine einzige Farbe zu haben. Die Farbe von Roggenbrot. So sahen die alten Balken des Kantinengebäudes aus. Und nach Roggenbrot roch das Moos zwischen den Balken. Die staubige Erde war heiß und duftend wie ein Ofen. Wie dieser Ofen, den die Menschheit erfunden hat, um darin Brot zu backen. In dieser brotfarbenen und nach Brot duftenden Welt war nur Lisoks Gesicht rot von Blut. Lisuk, komm, lass uns verschnaufen. Jelja, wo ist denn dein Baum? Siehst du dort den Mast? Ja. Jetzt schau noch weiter, hinter dem Mast. Immer geradeaus, ganz geradeaus. Ich seh ihn. Beschützt er uns? Natürlich tut er das. Und die Sonne beschützt uns auch. Mama hat mir gesagt, dass die Sonne überall dieselbe ist und über allen scheint. Aber sie geht unter. Ich will nicht, dass sie untergeht. Morgen geht's ja wieder auf. Ich hab dir wehgetan, nicht? Nein. Du bist die beste Schwester auf der ganzen Welt. Wenn die anderen nach mir Steine werfen, beschützt du mich als Einzige. Du bist die beste Schwester auf der ganzen Welt. Werde ich auch dem lieben Gott sagen. Mama, da kommt Mama! Wir rannten zu Mama. Dann umarmten wir sie. Meine liebe Mama. Mama! Meine Spätzchen. Lisuk, warum bist du denn so zerkratzt? Bist du hingefallen? Ja, ja. Und wo bist du gefallen? Ich bin den Hauptweg gegangen und da bin ich hingefallen. Aber dann bin ich wieder aufgestanden und weitergegangen. Gleich sind wir zu Hause. Da ruhen wir uns aus. Ich will schlafen. Ja, mein Herzchen, ja. Mama, wird es bald regnen? Es wäre höchste Zeit. Es kann ja nicht ewig so eine Hitze sein. Dann wird auch der Bussard sich satt trinken können. Habt ihr Brot gegessen? Ja, haben wir. Und? Wart ihr bei den Ärzten? Ja, es ist alles in Ordnung, Mama. Sie haben Lisuk eine Invaliditätsbescheinigung gegeben. Die beste, Gruppe 1. Sie haben mir ein Papier ausgestellt. Nur der Stempel fehlt noch. Wir müssen nächste Woche noch mal hin. Ich mach das ganz allein. Ich mach das alles. Und weißt du, Mama, die Ärzte haben gesagt, unsere Lisuk ist gar nicht krank. Nun muss sie einfach besseres Essen kriegen. Ja, ja, Hilda, ich weiß. Sobald wir eine Kuh haben, wird es auch Brot bei uns geben. Ich werde nicht essen. Zu Hause male ich euch einen Vogel und dann lege ich mich schlafen. Kein Mensch kann ohne Trost leben. Ein Kind schon gar nicht. In jener Nacht hatte ich einen glücklichen Traum. Ja, jetzt siehst du zum ersten Mal, dass in unserem Haus Brot gebacken wird. Ja, wie meine Mama Brot backt. Schau mal nach, wer das ist. Die anderen Kinder, ihren Schlitten. Jelja, kommst du mit uns raus zum Feld? Unter Schnee gucken Strohreste raus. Die wollen wir sammeln. Wir haben den ganzen Schuppen voll Stroh. Komm doch mit. Ich geh jetzt nirgendwo hin. Im letzten Jahr bin ich immer losgezogen und der Kolchhauswächter hat mich erwischt und mir meinen Schlitten abgenommen. Und wie viele Schulstunden habe ich deswegen verpasst? Jetzt versäume ich keine Stunde mehr und ich werde gut sein in der Schule und Ärztin werden. Und wenn ich Ärztin bin, verteile ich an euch alle Heu. Ja, ja, komm, lass uns gehen. Na, dann eben nicht. Weg sind sie. Und jetzt schieben wir das Brot in den Backofen. Mama, warum ist dein Brot kein ganzer Leib, sondern lauter Einzelstücke? Wozu ein ganzer Leib? Ein Einzelner braucht keinen ganzen Leib Schwarzbrot, sondern nur ein Stück. Jedem sein eigenes Stück. Sein eigenes Stück, sein eigenes Stück, sein eigenes Stück, sein eigenes Stück, sein eigenes Stück, sein eigenes Stück. Ja, das war ein glücklicher Traum. Ein Traum, der Wunden heilen lässt und einen glückselig macht. Meine Schwester aber stand zur selben Zeit vielleicht schon vor Gott und nahm den verleumdeten Vogel in Schutz. Das Brot kommt! Stell dir mal deine Reihenfolge! Mädchen, stell dich vor mich, sonst erdrücken sie dich noch. Ich habe Hunger! Bitte! Stille. Der Schneesturm lässt nicht nach. Vor dem Geschäft sind keine Menschen mehr zu sehen. Sicherlich ist das Brot ausverkauft. Nachrichten. Heute wurde auf der Straße vor einem Brotladen ein 12-jähriges Mädchen von der Menge erdrückt. Gänzliche Stille. Wenn in der Welt Freud und Leid gleichmäßig verteilt sind, dann steht meinem Land bestimmt eine Epoche bevor, da es herrlich und in Freuden leben wird. Ein Stück Brot. Hörspiel von Eva Lissina. Aus dem Russischen übersetzt von Evelyn Passett. Musik von David Tuchmanow. Es sprachen Erzählerin Ute Halland, Jelja Sarah Hase, Lisuk Sonja Scherf, Mutter Renate Pick, Lumpenmann Helmut Kraus, alte Frau, Luitgard Imm, Ärztin Verena von Behr, Arzt Wolfgang Kondrus. In weiteren Rollen Jonas Fischer, Rika Göbel, Marc Hinrichsen, Frauke Krüger, Ulrich Nöten, Ulrich Pollack, Peter Schlesinger, Till Topf. Ton und Technik Jonas Bergler und Marilyn Jansen. Regieassistenz Uli Korm. Regie Annette Kurt. Redaktion Angela Sustorf. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. In dieser Woche haben wir noch zwei Hörspieltermine. Als Mitternachtskrimi hören Sie zu Beginn der Samstagnacht 0.05 Uhr die erste Folge eines zweiteiligen Kriminalstücks, das nach dem Roman Potsdamer Ableben von Pieke Biermann entstanden ist. Am Samstagabend 20.05 Uhr bringen wir die Radiofassung des Theaterstückes Erben und Sterben von Friederike Roth.